Österreich 1. Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Heute über einen für die europäische Geistesgeschichte wichtigen Philosophen, Pädagogen, Schriftsteller und Naturforscher, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseaus Eltern mussten, weil sie Protestanten waren, aus Frankreich fliehen und wanderten nach Genf aus. Dort wurde er 1728 geboren. Seine Kindheit war tragisch. Seine Mutter starb 9 Tage nach seiner Geburt. Sein Vater verließ ihn, als er 10 Jahre alt war. Wegen seiner Meinungen und Haltungen wird Rousseau verfolgt und verunglimpft werden. Rousseau war nicht nur ein Vordenker der Französischen Revolution, er war auch ein leidenschaftlicher Kritiker der modernen Gesellschaft. Der Mensch, so schrieb er, ist frei geboren und liegt überall in Ketten. In seinem Buch »Die Träumereien eines einsamen Spaziergängers« blickt Rousseau auf sein Leben zurück. In unserer Hörspiel-Originalproduktion mit dem Titel »Spaziergänge eines einsamen Träumers« verlegt der Autor und Radiomacher Mischa Zickler das Leben des französischen Aufklärers und Schriftstellers in die Gegenwart. Jean-Jacques Rousseau lebt also noch. Und er wird bei seinen täglichen Spaziergängen von einem aufdringlichen Journalisten verfolgt, dessen Neugierde nicht nur beruflich motiviert scheint. Die Gespräche in der Natur werden dabei zu einer vorsichtigen Annäherung der beiden Männer, denen sich die Welt so unterschiedlich offenbart hat. Und der alternde Rousseau muss erleben, wie sein Weltbild durch den jungen Mann genauso in Frage gestellt wird wie Rousseaus Beziehung zu seiner Frau Thérèse. Ist das eine Cerastium aquaticum? Ich muss zu Hause gleich nachsehen. Wow, der Hund hat ihn voll erwischt. Ich hab den nicht kommen sehen. Sie sind aber auch gefahren wie ein Irrer. Ja. Hallo? Hallo, sind Sie okay? Hallo? Hallo? Hallo? Können Sie uns hören? Was ist mit mir passiert? Diese Dogge da, die ist vor meinem Auto davongelaufen. Und Sie wollten ausweichen und sind hochgesprungen. Und dann sind Sie gestürzt und mit dem Kopf voran auf diesen Pflasterstein geknallt. Ich fühle mich nicht gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Rousseau, glaube ich. Spaziergänge eines einsamen Träumers. Ein Hörspiel von Mischa Zickler. Ja, bitte? Guten Tag, ich bin Jakob Roth. Wir haben gemeldet? Ja, ich erinnere mich. Aber was machen Sie hier? Wer ist denn das? Ich bin hier wegen des Interviews mit Jean-Jacques. Mein Mann gibt keine Interviews, schon gar nicht seit dem Unfall. Thérèse! Ja, ich weiß, dass er das eigentlich, deshalb habe ich mich ja... Aber wir haben doch niemals zugesagt. Ich habe doch extra noch gefragt, ob das Interview jetzt wegen des Unfalls abgesagt oder verschoben werden muss. Ja, aber ich habe doch zurückgeschrieben, nein. Eben, deshalb bin ich jetzt da. Nein, weil es deshalb nicht abgesagt oder verschoben werden musste, weil es nie hätte stattfinden sollen. Ich gebe keine Interviews. Guten Tag, Herr Rousseau. Ich heiße Jakob Roth, ich bin extra aus Genf. Also das Missverständnis tut uns leid. Leid, aber Sie müssen wieder gehen. Aber mit Madame Dormois haben Sie doch auch gesprochen. Sie haben sogar Ihr Buch rezensiert. Nicht, dass ich wüsste. Dieser Artikel? Den kenne ich nicht. Über das Buch, das sie geschrieben hat. Ich habe es im TGV auf der Fahrt hierher gelesen. Geben Sie mir das. Gerne. Nur bitte fragen Sie mich nicht, wie es mir gefallen hat. Was um alles in der Welt bringt Sie auf die Idee, dass mich das interessiert? Bitte. Was haben Sie jetzt vor? Ich gehe spazieren. Kann ich mitkommen? Ich gehe alleine spazieren. Kann ich mitkommen? Also Sie haben den Kommentar in Madame Dormois Buch nicht geschrieben. Auf mich hat es schon so gewirkt. Ja, genau, das wollte sie ja. Deshalb hat sie mich ja dauernd erwähnt. Okay, ich drücke dann mal hier auf Record, ja? Ja. Dieses Buch hat vielleicht einen Business Case, aber es hat nichts zu sagen. Haben Sie Kontakt mit ihr aufgenommen? Ja. Und was hat sie geantwortet? Ach, ein völlig theatralisches Mail hat sie geschickt. Ihre Gefühle für mich, die sind jetzt total zurückgewiesen. Und dass sie das jetzt nicht überlebt, ein leeres Versprechen, fürchte ich. Genau, noch lebt sie ja. Was ist denn daran so komisch? Sagen Sie, direkt nach Ihrem Unfall, also ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich auf Twitter gelesen habe, Sie sind gestorben. Ja, das ist meines Wissens nicht ganz zutreffend. Offensichtlich. Aber innerhalb von 2 Stunden war das überall im Netz. Die Agenturen haben es übernommen und die Zeitungen haben Nachrufe online gebracht, die dann am nächsten Tag peinlich schnell wieder verschwunden sind. Warum haben Sie das nicht früher richtiggestellt? Ich war, wie Ihnen unschwer entgangen sein kann, im Krankenhaus. Ja, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass es genügend Leute gegeben haben muss, die gewusst haben, dass sie am Leben sind. Die Ärzte, die Polizei, ihre Frau. Ich habe jetzt jedenfalls das zweifelhafte Vergnügen, und das wird nur ganz wenigen Menschen zuteil, dass ich weiß, wie die Nachrufe auf mich klingen. Die waren ja eher... Ja? Naja, üblicherweise zeichnen die Nachrufe immer ein etwas übertrieben positives Bild des Verstorbenen. Aber bei Ihnen waren die doch eher... Ja? Nun, ich sage mal, nuanciert. Nuanciert. Die ganzen Verunglimpfungen und Beleidigungen. Man hat seinen Ruf halt nie selbst in der Hand. Das Schicksal meiner Person und meines Rufes, von meinen Zeitgenossen einmütig besiegelt, kann von mir nicht geändert werden. Denn es ist mir unmöglich, mein Erbe künftigen Generationen zu hinterlassen, ohne es in die Hände jener zu legen, die es unterdrücken wollen. Klingt, als wäre das hart für Sie gewesen, das zu lesen. Nein, eher beruhigend, irgendwie. Ich habe gelernt zu leiden, ohne zu jammern. Die meisten Menschen machen es umgekehrt. Okay, da sind wir wieder. Gehen Sie morgen auch spazieren? Ich möchte morgen früh aus dem Haus. Ich gehe um 7.45 Uhr spazieren. 7.45 Uhr. Okay. Ja, super. Morgen. Oh, mein Mann hat mir nicht gesagt, dass Sie noch einmal kommen würden. Ich soll ihn auf seinem Spaziergang begleiten. Um 7:45 hat er gesagt, soll ich mich einfinden. Ich sehe mal nach. Das ist auf allen Ebenen falsch. Was? Das, was Sie gesagt haben. Was habe ich gesagt? Sie erinnern sich nicht mehr, was Sie vor 10 Sekunden gesagt haben? Ach so. Wer schickt Sie? Ich könnte schwören, David Hume. Der hat es darauf abgesehen, mich in den Wahnsinn zu treiben. Der ist schon gestorben. Was? Der ist schon gestorben. Haben Sie das nicht gewusst? Natürlich weiß ich das, aber frohe Nachrichten hört man gerne öfter. Okay, also ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin Journalist und ich möchte... Ja. Therese. Mein Kaftan. Ja. Sie behaupten, ich hätte Sie eingeladen, mit mir spazieren zu gehen und Sie deshalb um 7:45 hierher bestellt. Ja, das haben Sie auch. Weder habe ich Sie darum gebeten, mit mir spazieren zu gehen, noch darum, zu einer gewissen Uhrzeit hier zu erscheinen. Ich habe Ihnen bloß mitgeteilt, wann ich gedenke, alleine spazieren zu gehen. Und wozu haben Sie mir das gesagt? Danke. Ich weiß noch nicht, wann ich zurückkomme. Mhm. Das ist, wie soll ich sagen, schon ein bisschen anstrengend. Oh, wem sagen Sie das? Wie geht es ihm denn eigentlich? Ach, mal besser, mal schlechter. Er ist nach dem Unfall mit dem Hund nie wieder der Alte geworden. Aber beeilen Sie sich, sonst holen Sie ihn nicht mehr ein. Aber er will doch nicht, dass ich mitkomme. Natürlich will er das. Okay. Danke! Sie haben einen Kaftan an und eine Pelzmütze. Wie gut, dass Sie mir das sagen. Es wäre mir sonst nicht aufgefallen. Warum tragen Sie so eine Kleidung? Die ist doch eher ungewöhnlich. Im Bautier habe ich mir das von einem armenischen Schneider machen lassen. Sie ahnen nicht, welche Vorteile eine leichte, lange Kleidung haben kann. Ich nehme an, Sie sind damit sehr stark aufgefallen? Schon. Aber der Pfarrer hat mir versichert, dass nichts dagegen spricht, dass ich in armenischer Kleidung in die Kirche gehe. Ich habe mich also auf der sicheren Seite gefühlt. Haben Sie sich in Ihrem Leben eigentlich oft auf der sicheren Seite gefühlt? Nun, das ist zur Abwechslung mal eine interessante Frage. Nein. Okay. Ich bin ganz auf mich allein gestellt. Die Gesellschaft hat beschlossen, dass ich nicht mehr ein Teil von ihr bin. Wissen Sie, eigentlich bin ich ein geselliger und leutseliger Mensch. Vielleicht erst auf den zweiten Blick. Aber seit 15 Jahren tut man so, als ob ich ein Monster wäre. Eine ganze Generation macht sich einen Spaß daraus, mich zu vernichten. Lange Zeit wehrte ich mich, gleichermaßen heftig wie vergebens. Ich hätte die Menschen dennoch geliebt. Meiner Zuneigung konnten sie nur entfliehen, indem sie aufhörten, Mensch zu sein. Fremd sind sie mir. Unbekannt. Ein Nichts. Sie wollten es ja nicht anders. Was habe ich jetzt noch zu befürchten, wo alles getan ist? Sie können die Umstände, unter denen ich lebe, nicht noch weiter verschlechtern. Und deshalb machen sie mir auch keine Angst mehr. Ich gehe jetzt also furchtlos durchs Leben. Das klingt verletzt. Meine Gegner haben etwas übersehen. Dadurch, dass sie ihren ganzen Hass mit voller Wucht auf einmal auf mir abgeladen haben, können sie mir nicht mehr wehtun. Hätten sie ihre Attacken abgestuft, also über einen längeren Zeitraum, zermürbend, immer wieder losgelassen. Losgelassen? Ja, sodass ich dazwischen vielleicht wieder Hoffnung schöpfe und mir vorstelle, dass ich doch wieder in ihre Gesellschaft zurückkehren kann, irgendwie. Also, wenn sie das getan hätten, hätten sie mich doch viel mehr treffen können. Doch haben sie ihre Trümpfe alle verspielt. Indem sie mir nichts ließen, nahmen sie sich selbst alles. Mit Verleumdung, Spott und Schande wurde ich bedacht. Doch lässt sich nichts von dem noch steigern und nichts zurücknehmen. Genauso wie sie nichts mehr verschärfen können, kann ich nicht noch weiter entfliehen. Sie sagen, vor 15 Jahren hat das begonnen, also als Reaktion auf Ihr Buch Emil. Ja, und wenn Sie sich ein kleines bisschen mit mir und meiner Verfolgung auseinandergesetzt hätten, dann wüssten Sie das auch. Haben Sie sich eigentlich vorbereitet auf dieses Gespräch? Ja, Sie müssen verstehen, als Journalist stellt man manchmal auch Fragen, auf die man die Antwort kennt. Nein, das muss ich nicht verstehen. Wozu soll denn das gut sein? Sie haben mit dem Buch Emil etwas geschrieben, das mit allen Vorstellungen gebrochen hat, wie man Kinder erziehen soll. Ja. Ist das eine Reaktion darauf, dass Ihr Vater sich aus Ihrem Leben zurückgezogen hat, als Sie 10 Jahre alt waren? Oh, schön, dass Sie sich das Bild, das Sie von mir haben, so schnell zusammengegoogelt haben. Sie weichen aus. Nein, ich verziere Ihre dumme Frage nur nicht mit einer Antwort. Wie geht es denn Ihren Eltern? Ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen. Ich finde Emil ein beeindruckendes Buch. Die Vorstellung, dass ein Kind zuerst selbstständig werden muss, bevor es ein Teil der Gesellschaft werden kann. Kann es sein, dass sie sich nur verfolgt fühlen und es in Wirklichkeit eigentlich... Mir ist großes Unrecht geschehen. Ich habe versucht, in Schriften dieses Unrecht anzusprechen. Aber die Ärzte... Was haben Ihre Ärzte jetzt plötzlich damit zu tun? Und die Oratorianer! Die auch? Ja, die auch! Für mich ist auf Erden alles zu Ende. Hier wartet kein Wohl mehr auf mich und auch kein Leid. Es lauern weder Hoffnung noch Angst. Und so stehe ich, verlassen vom Glück, als armer Sterblicher unbesorgt in der Tiefe des Abgrunds und bin gefasst wie nur Gott selbst. Abgrund? Sie wohnen in einer tollen Villa in einem schönen Park und müssen, nebenbei gesagt, dafür noch nicht einmal zahlen. Aber vielleicht sieht für jeden der Abgrund anders aus. Sie gehen mir auf die Nerven. Nicht absichtlich. Das ist ja das Schlimme. Da sind wir wieder. Bei Ihrem Haus. Ich gehe morgen wieder spazieren. Um 7.45 Uhr. Soll ich mitkommen? Nein! Was habe ich gestern gesagt? Vieles. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was Sie meinen. Über den heutigen Spaziergang. Dass Sie ihn alleine unternehmen wollen. Und davor? Dass Sie um 7.45 Uhr los wollen? Genau. Und wie spät ist es jetzt? Knapp nach 8. Sie sind zu spät. Wofür? Für unseren Spaziergang. Wann exakt wurde das unser Spaziergang? Nicht um 7.45 Uhr, so viel steht fest, denn es ist schon 8 nach 8. Therese, die Pelzmütze. Entschuldigung, du hast vor 3 Minuten gesagt, du willst die Pelzmütze nicht. Du hast sie vor Wut auf den Boden geworfen. Und wozu sagst du das jetzt? Willst du die Pelzmütze mitnehmen? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, danke. Andererseits wird mir dann vielleicht warm und was mache ich dann mit der Mütze? Das ist mir vollkommen egal, weißt du, Jean-Jacques, es ist nämlich so. Wissen Sie was, wenn Ihnen warm wird, geben Sie die Mütze ganz einfach mir. Ich trage sie dann für Sie nach Hause. So können wir das machen. Er will wieder, dass ich mitkomme? Sicher. Es tut mir leid, der Bus hat Verspätung gehabt. Darf ich Sie was fragen? Nein. Und wenn Sie Nein sagen, dann meinen Sie... Nein. Das ist richtig einfach zu verstehen. Ich bin gegen Interviews. Es ist schon so, dass das interessant ist, was er sagt. Und wie er es sagt. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber machen Sie nicht den Fehler, sich geehrt zu fühlen, weil er mit Ihnen spricht. Es wird nicht passieren, dass er Sie nach Ihrem Leben fragt. Jetzt erzählen Sie doch mal von Ihrem Leben. Immer rede nur ich. Nun, ich gehöre zu den Jungen, die nie in ihrem Leben etwas Meine anderes Kindheit, machen. Meine Kindheit, ich habe sie am Land verbracht. Und falls er Sie doch fragt, dann werden Sie nicht dazu kommen, zu antworten. Er spricht nicht mit Ihnen, er spricht zu Ihnen. Herr Rousseau, gut, dann sprechen wir über Ihr Leben. Oh, nehmen Sie meine Mütze, bitte. Oder wie wäre es damit? Reden wir über das Gegenteil vom Leben. Sprechen wir über den Tod. Was bringt Sie auf die Idee, der Tod wäre das Gegenteil von Leben? Der Tod gehört zum Leben. Er ist das Ende des Lebens. Der Tod ist genauso wenig das Gegenteil des Lebens, wie die letzte Seite eines Buches das Gegenteil jenes Buches ist. Ja, mit unserer Geburt beginnen wir den Weg auf einer langen Straße, die wir mit dem Ende wieder verlassen. Worin liegt der Sinn, dass man das Fahren seines Wagens erst dann richtig erlernt hat, wenn man am Ende des Weges angekommen ist? Ja, welchen Sinn hat das? Das Schönste am Leben ist das Lernen. Und das Einzige, was ich noch zu lernen habe, ist das Sterben. Greise hängen mehr am Leben als Kinder. Und sie verlassen es widerwilliger als Junge. Denn sie haben stets nur für dieses eine Leben gearbeitet und sehen an dessen Ende die Früchte ihres Schaffens davonschwimmen. Man rackert sich sein ganzes Leben lang ab. Und dann ist es plötzlich aus. Ich erinnere mich noch genau. In meiner Jugend habe ich mir immer vorgenommen, mit 40, da steigst du aus. Wieso gerade mit 40? Ach, weil eines ist klar, was du bis 40 nicht geschafft hast, das wird auch nichts mehr. Ich will Ihnen ja ungern widersprechen. Weil alles ist immer ein Kampf. Und mit 40, das habe ich mir vorgenommen. Da muss dieser Kampf dann auch ein Ende haben. Irgendwann ist es dann auch gut. Aber es ist doch dann oft so mit den Vorhaben, die man als Kind formuliert. Ich meine, da ist einem das Konzept der eigenen Endlichkeit doch gar nicht fassbar. Mhm. Und diese Vorhaben wirken dann im Rückblick auch ein wenig unbedarft oder naiv. wäre vielleicht das bessere Wort. Was haben Sie sich denn vorgenommen für den Zeitpunkt, wenn Sie 40 sind? Ich habe mein Leben nicht so in Phasen mit Meilensteinen eingeteilt, aber ich würde sagen... Für mich war das ja nicht nur eine leere Ansage. Ich habe das dann ja wirklich gemacht. Warum fragen Sie mich eigentlich etwas, wenn es Sie eh nicht interessiert? Ich bin wirklich ausgestiegen und es hat überhaupt nicht wehgetan. Indem ich mich von all diesen Versuchungen frei machte und von aller eitlen Hoffnung, gab ich mich ganz der Unbeschwertheit und dem Seelenfrieden hin, was schon immer nach meiner Neigung und meinem Geschmack war. Ich schwor der Welt und jeglicher prächtigen Zier ab. Ich brauche kein Smartphone. Und jetzt weiß ich, dass Sie glauben, ich bin zu alt oder zu blöd, es zu bedienen. Aber das ist es nicht. Okay, das scheint mir jetzt ein wichtiger Gedanke zu sein. Da könnten Sie es unterlassen, meine Aussagen mit Zensuren zu bedenken? Hä? Was ist denn das hier? Eine Höhle. Eher eine Grotte. Kennen Sie die? Ja, ich bin schon oft hier vorbeigekommen. Sie ist künstlich. Ja, das sehe ich. Die Wände sind ja aus Steinziegeln. Aber was ist Ihr Zweck? Aufmerksamkeit. War das jetzt eine Antwort auf meine Frage? Pflege ich auf Ihre Fragen nicht zu antworten? Ja, jetzt zum Beispiel. Ja. Ja, was? Ja, Aufmerksamkeit war die Antwort auf Ihre Frage. Und wie war nochmal die Frage? Ihnen ist echt nicht zu helfen. Die Kraut ist gut erhalten. Nein, sie ist neu. Na, so neu sieht sie auch nicht aus. An etwas Neuem so lange herumgetan, bis es alt aussieht. Das Gegenteil von Lifting, sozusagen. Eine Vintage-Grotte. René Girardin hat diesen Park bauen lassen. Und er wollte eigentlich... Er hat ja meine Werke gelesen. Und seine Bewunderung für mich hat geradezu stalkermäßige Ausmaße angenommen. Ja. Er wollte einen möglichst naturnahen Park bauen. Ganz anders als unsere französischen Gärten. Wo wir selbst den kleinsten Strauch die Form vorgeben, in die er zu wachsen hat. Und deshalb baut er eine Grotte? Ja. Offensichtlich hat er mich nicht verstanden. Eine Grotte zu bauen ist natürlich völlig lächerlich. Wahrscheinlich wollte er Ihrem Motto zurück zur Natur folgen. Erstens, so plump habe ich mich niemals ausgedrückt. Zweitens, eine Grotte zu bauen ist keine Natur. Und drittens, einen Altersprozess vorzutäuschen, der niemals stattgefunden hat, ist weder Natur noch Kultur, sondern kleinkarierte Geschmacklosigkeit. Okay. Ich möchte präzisieren. Altern ist generell eine kleinkarierte Geschmacklosigkeit. Wollten wir nicht eigentlich in die andere Richtung gehen? Das Wir deutet eine Einheit des Willens an, die es nicht gibt. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Na gut, wir können auch gerne in diese Richtung gehen. Schauen Sie sich diese Wiese an. Das ist Teil des angelegten Parks? Ja. Und Ihre Frage beweist, dass Girardin nicht alles falsch gemacht hat. Eine Blumenwiese, die von jeder Lieblichkeit befreit ist. Ungleich gewachsen, mit kahlen Stellen. Und nun leben Sie hier? Ja, seit kurzem. Warum sind Sie hergekommen? Girardin hat mich gebeten, hat geradezu insistiert. Er wollte mir diesen Park zeigen. Er ist wirklich ein Fan von mir, müssen Sie wissen. Und es ist ja auch schön hier. Gefällt es Therese auch? Das weiß ich nicht. Haben Sie sie niemals... Okay, lassen Sie uns noch einmal zurückkommen auf Ihr Aussteigen, als Sie 40 waren. Warum haben Sie das gemacht? Da ist doch gerade Ihre Oper ein riesengroßer Erfolg geworden. Natürlich war ich erfolgreich. Aus einer Karriere als Clochard kann man auch schwer aussteigen. Haben Sie deshalb auch das Staatsstipendium ausgeschlagen? Ich glaube, Sie sind der einzige Mensch, der das jemals abgelehnt hat. Ich hatte mich halt dazu entschlossen, damit aufzuhören. Mir war meine eigene Oper zuwider. Hauptsächlich wegen der Menschen, denen sie gefallen hat. Aber vor allem habe ich gespürt, dass da etwas in mir ist, das raus will. Und mir ist klar gewesen, dass das nicht leicht wird. Es muss beim ersten Mal klappen. Man kann Brücken hinter sich nur einmal einreißen. Also das ist rein faktisch. Also wenn man sie zwischenzeitlich wieder aufbaut, dann kann man sie... Jetzt kriege ich auch schon Noten für meine Metaphern. Ich strebte immer stärker nach einem anderen Ruhm als jenem in der Literatur. dessen Duft mir schon widerwärtig war, als er mich noch kaum erreicht hatte. Ich sehnte mich für den Rest meines Daseins nach einem Weg, der weniger Unsicherheit bedeutete als der, auf dem ich den Großteil meiner Zeit gereist war. Das zwang mich dazu, mein Leben zu prüfen. Etwas, das mir schon lange notwendig erschienen war. Seit damals bin ich einsam. Ich habe mich von der Welt abgewandt. Und das ist für mich ein ganz großer Glücksfall gewesen, weil ich nur auf diese Weise die Werke in Angriff habe nehmen können, die ich dann geschrieben habe. Und wissen Sie was? All der Hass und all die Verfolgung und die Verleumdung, die mir wegen dieser Werke entgegengeschlagen sind, haben ja eigentlich das Ziel gehabt, mich ins Elend zu stürzen. Doch so haben Sie mehr für mein Glück getan, als ich selbst es je vermocht hätte. Haben Sie jemals bereut, das Stipendium ausgeschlagen zu haben? Ach. Oder stellen Sie sich zumindest manchmal vor, welchen Weg Ihr Leben genommen hätte, wenn Sie sich nicht mit allen... Wenn Sie sich nicht dazu entschlossen hätten, das Wohlwollen Ihrer Zeitgenossen nicht mehr prioritär zu behandeln. Nicht mehr setzt voraus, dass es jemals anders gewesen ist. Ach, Sie haben meine Mütze entwendet. Geben Sie her. Ich hol mir noch den Tod. Ich kann die Frage auch noch präzisieren. Sie waren ja umgeben von Leuten, die Sie zumindest in der Anfangszeit gefördert haben. Mit der Mütze kann ich Sie nicht hören. Hallo. Es geht ihm heute nicht so gut. Es war gar nicht so kalt. Er ist nicht verkühlt. Es geht ihm nicht gut. Es gibt solche Tage. Und die werden mehr? Ja. Er ist dann verwirrt und ihm wird schwarz vor Augen. Aber kommen Sie rein, ihm wird sonst kalt. Ich könnte mir ja seine Mütze ausleihen. Ich glaube nicht, dass er sie verborgen möchte. Nein, ist klar. Ich habe einen Apfelsaft hier. Jean-Jacques hat die Äpfel selbst gepflückt. Frau Levasseur, ich finde Ihre Beziehung sehr spannend. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das, was Sie mit Rousseau verbindet, das ist nicht ganz offensichtlich für mich. Warum? Und verstehen Sie mich nicht falsch. Ich finde das super und gut und berührend. Aber was finden Sie an Rousseau? Was mögen Sie an ihm? Er hat wirklich sehr schöne Beine. Er hat schöne Beine. Ja. Haben Sie mal seine Beine angesehen? Ich muss gestehen, nein. Er trägt ja mal einen Kaftan. Schmeckt er Ihnen? Sehr gut. Aber Frau de Varens oder seine, nun, Bekanntschaft mit Sophie Dudetot. Geblieben ist er bei mir. Und da frage ich mich, warum? Weil ich nicht reich, sondern eine Wäscherin bin und vielleicht auch nicht der hellste Stern am Himmel. Gut, es tut mir jetzt leid, so habe ich das nicht gemeint. Ich glaube gar nicht, dass Sie dumm sind, überhaupt nicht. Vielleicht ist es einfach so, dass Jean-Jacques eine Wäscherin mehr braucht als eine Vorleserin. Aber stört es Sie nicht? Und ich spreche da jetzt nicht vom Boulevard, sondern das steht ja auch im Feuilleton so. Das haben alle geschrieben, dass Sie und Rousseau, dass Sie eine Beziehung haben, die nicht auf Augenhöhe stattfindet. Wenn dann einer im Bett liegt, von Schwindel und Wahn geplagt, von den Freunden gemieden, von den Feinden verachtet, dann sind seine Augen plötzlich ganz weit unten. Aber ich merke, Sie wollen mich in ein Interview verstricken. Natürlich. Geht es dir besser? Nein, aber wir gehen jetzt spazieren. Sie und ich? Wer sonst? Und achten Sie mal auf seine Beine. Sehen Sie die Braunelle da? Das kann ich nicht beantworten, aber wenn eine Braunelle diese Blume da mit dem haarigen Stängel ist, dann ja. Hier, nehmen Sie die Lupe. Ja, und jetzt? Diese langen Staubfäden. Sehen Sie die? Die sind gegabelt. Das ist faszinierend. Das finden Sie faszinierend? Das ist faszinierend. Und da drüben, passen Sie auf, da ist eine Brennnessel. Ach, nehmen wir gleich die. Tut das nicht weh, wenn Sie die anfassen? Doch. Sehen Sie, die Fäden sind gekrümmt, aber ganz elastisch. Ich habe ja früher überhaupt keine Vorstellung von der Fortpflanzung der Blumen und Gräser gehabt, von der Unterscheidung der männlichen und weiblichen Organe. Aber ich habe sie genau studiert. Und wann haben Sie sich zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht? Auf der St. Petersinsel. Sie haben dort also 2 Monate gelebt. Ich nehme an, Ihr Mietvertrag wurde gekündigt, weil dem Eigentümer Ihr Ruf zu heiß wurde. Oder weil er ein feiger, obrigkeitshöriger Arschkriecher ist. Suchen Sie sich's aus. Hat es Ihnen dort gefallen? Ich fand den Aufenthalt derart reizend und führte ein Leben, das meinem Wesen so sehr entsprach, dass ich entschied, den Rest meiner Tage dort zu verbringen. Ich wünschte, man hätte mir aus diesem Zufluchtsort ein Gefängnis gebaut, in das man mich auf ewige Verbannung schickt und dem zu entrinnen unmöglich ist. Denn ohne Verbindung zum Festland hätte ich nicht gewusst, was auf der Welt passiert. Und sie genauso vergessen, wie sie mich. Aber was haben Sie dort den ganzen Tag gemacht? Nichts. Ich habe dort nicht einmal Internet gehabt. Sehen Sie, wie die beiden dort vorne ein Foto machen? Ja. Das hier ist einer der schönsten Orte, die man nördlich von Paris finden kann. So schön, dass Sie sogar ein Foto davon machen. Machen Sie ja nicht. Sie machen ein Foto von sich selbst. Sie täuschen ein Erlebnis vor. Sie tun so, als hätten sie die Schönheit dieses Platzes geatmet. Aber dabei posten sie nur ein belangloses Bild mit einem einstudierten Fotolächeln auf Facebook, um ihren Freunden vorzutäuschen, sie hätten etwas erlebt. Aber wenn dieser Ort den beiden überhaupt so etwas wie einen einzigartigen Augenblick beschert hätte, dann hätten sie ihn verraten. Wer wirklich etwas empfindet, der denkt an nichts außer dem Moment. Da haben Sie vielleicht recht. Mich irritiert, dass Sie das so sagen, als sei es ungewöhnlich. Glück ist nichts Digitales. Es lässt sich nicht in immer kleinere und kürzere Einheiten aufteilen, von denen man dann eine hervorhebt und sagt, da war ich glücklich. Diese kurzen Momente berauschender Leidenschaft, so lebhaft sie auch sein mögen, bleiben gerade wegen ihrer Heftigkeit doch nur spärlich am Lebensweg verteilt. Sie wären zu kurz und kommen zu selten, um Bestand zu haben. Doch das Glück, das mein Herz sucht, besteht nicht aus einer Vielzahl flüchtiger Augenblicke, sondern es tritt als dauerhafter Zustand auf. In diesem mag an sich nichts Besonderes oder Heftiges liegen, doch sein Reiz ist so beständig, dass er einen schließlich höchste Glückseligkeit empfinden lässt. Was ich auf der St. Petersinsel ganz oft gemacht habe, ist mit dem Boot rausfahren. Wissen Sie was? Lassen Sie uns auf den See fahren. Girardin hat da vorne ein Ruderboot liegen. Herr Rousseau, wir sollten wirklich vielleicht eher... Sie fühlen sich doch nicht so gut. Also kommen Sie, damit wir es noch vor der Dunkelheit schaffen. Herr Rousseau, ich gehe jetzt ganz sicher nicht mit Ihnen Boot fahren. Gut machen Sie das. Aber hören Sie doch mal auf zu rudern. Passt es hier? So habe ich das im Bieler See auch gemacht. Ins Boot, rausfahren, treiben lassen, ohne zu wissen, wohin der Kahn sich bewegt. Dort streckte ich mich im Boot aus und ließ mich, den Blick zum Himmel gerichtet, langsam von den Wogen treiben. So gab ich mich oft für Stunden tausenden Tagträumen hin, die zwar verworren waren, doch auch ganz wunderbar. Einfach Abstand. Abstand ist etwas Gutes. Sie hatten Abstand. Sie waren auf einer Insel und wollten dort noch einmal weg? Kann es sein, dass Sie jedem Ort entfliehen möchten, an dem Sie selbst sind? Im Gegenteil. Ich möchte den Ort finden, an dem ich selbst sein kann. Wissen Sie, beständiges Glück ist, wenn es keine Vergangenheit und Zukunft mehr gibt. Keine Freude und keinen Verzicht. Was mich interessiert, ist die Frage... Da sage ich gleich schon mal Stopp. Warum? Wenn Sie eine Frage einleiten mit, was mich interessiert, dann deuten Sie damit doch an, dass Ihr Interesse das ist, was die Frage von den anderen unterscheidet, die Sie mir gestellt haben. Ja. Sie mich bisher also nur gefragt haben, was Sie für uninteressant halten. Ich kann's gerne anders formulieren. Machen Sie das und beachten Sie dabei auch bitte, dass es hoffentlich nicht die Frage ist, die Sie interessiert, sondern meine Antwort. Wenn Sie also sagen, was mich interessiert, ist die Frage, ist das falsch. Sie müssen sagen, was mich interessiert, ist Ihre Antwort auf meine Frage. Wissen Sie was? Lassen wir es für heute gut sein. Kann sein, dass Sie mein Einwand nervt. Ja, das kann sein. Aber eine Exaktheit des Denkens setzt eine Exaktheit der Sprache voraus. Warum haben Sie sich eigentlich kein Anwesen auf dem Land gekauft? Sie lieben die Einsamkeit. Sie lieben die Natur. Sie brauchen die Abgeschiedenheit. Aber Sie sind immer bei Gönnern zu Gast. Haben Sie nicht irgendwann einmal das Bedürfnis, dass etwas einfach Ihnen gehört? Das enttäuscht mich jetzt etwas. Es tut mir leid, dass ich Ihren Anforderungen an einen Ruderer nicht gerecht werde. Oder ein Interviewer oder ein Menschen. Wir sind jetzt auf dem See. Ganz allein. Ja, leider. Wir nützen ihn. Wir erleben ihn. Wir machen ihn jetzt gerade zu unserem. Ganz ohne, dass man dafür was ins Grundbuch eintragen muss. Ja, aber wenn der Eigentümer jetzt kommt und mit einem Gewehr herumfuchtelt, dann werden wir ganz schnell abhauen. Sehen Sie, das ist der Punkt. Wir werden auf jeden Fall ganz schnell abhauen, wenn einer kommt und mit einem Gewehr herumfuchtelt. Egal, ob er im Grundbuch steht oder nicht. Stimmt. Obwohl uns die Flucht nicht gelingen wird. So wie Sie rudern. Irgendwann könnten Sie es dann auch mal sein lassen. Der Punkt ist, das Gewehr erst macht das Eigentum. Der Erste, der ein Stück Land abgesteckt hat und den anderen dann gesagt hat, das gehört jetzt mir, der hat die Gesellschaft begründet, so wie wir sie jetzt kennen. Aber damit er das hat tun können, war eine Voraussetzung notwendig. Mhm. Das Gewehr. Die Einfalt der Menschen. Interessant. Sehen Sie? Mir war jetzt gar nicht bewusst, dass Sie Eigentum ablehnen. Nur Grundeigentum oder generell? Weder noch. Es muss nur allen klar sein, dass das Privateigentum an Boden nicht Gott gewollt ist, sondern Teil einer Übereinkunft zwischen den Menschen sein muss, Regeln unterworfen ist. Die haben aber dazu geführt, dass sich der Reichtum der Welt in den Händen ganz weniger befindet. Weil die Regeln falsch sind. Die Wall Street ist das Gewehr von heute. Sie sind also der Meinung, dass alle Menschen sich nach ihren Fähigkeiten und Kräften daran beteiligen sollen, dass das gemeinsame Ziel erreicht wird? Selbstverständlich. Sehr gut. Also. Dann rudern Sie jetzt weiter. Okay. Haben Sie keinen Muskelkater vom Rudern? Geht so. Ich schon. Oh. Sie halten mich für einen eitlen Gag, stimmt's? Sie berauben Wörter ihrer Totenruhe. Eitler Gag? Sagen Sie auch Fatzke oder Lackaffe? Nein. Sagen wir mal so, ich verstehe das schon, dass das emotional mit einem etwas macht, wenn man verfolgt wird oder sich so fühlt. Und Sie haben ja schon mehr als nur einen Shitstorm erlebt. Wenn die Leute einen wie die Sau durchs Dorf treiben, sehen sie keinen Menschen mehr, sondern eine Sau. Aber aufgehört, mich zu fragen, warum die das tun. Es gibt viele Leute, die glauben, sie wissen exakt, wie öffentliche Meinung entsteht und wie man sie macht. Und die auch ihr Geld damit verdienen. Aber letztlich ist ein Shitstorm genauso unberechenbar wie ein Hurricane. So. Da sind wir wieder. Morgen. Minuten reden wir über Kinder. Ich fühle mich noch nicht bereit für Kinder mit Ihnen. Wo bleiben Sie denn? Guten Morgen. Guten Morgen. Der Bus fährt halt nicht früher. Aber es ist doch eh erst 7.45 Uhr. Ja, aber ich wollte heute schon um 7:30 losgehen. Das kann ich ja nicht wissen. Sie haben aber auch nicht danach gefragt. Warum macht er das immer, Frau Levasseur? Was? Dass er einfach davonläuft, obwohl er will, dass wir gemeinsam gehen. Ich bin mir nicht sicher, dass ihm aufgefallen ist, dass Sie nicht an seiner Seite sind. Aber es ist jedenfalls so. Es geht ihm gut. Gut? Ja, also er ist nicht gesund, das wird er auch nicht mehr. Aber die Spaziergänge mit Ihnen tun ihm gut. Schön. Wer waren die Kinder da gestern beim Haus? Ich weiß nicht, zu wem sie gehören. Ich denke, sie sind aus dem Ort. Früher sind sie oft zu unserem Haus gekommen, aber Jean-Jacques hat sie vertrieben. Und er ist einmal über die spielenden Kinder gestolpert und hat dann so arg geschimpft, dass sie aus Angst weggelaufen sind. Also, Herr Rousseau, Kinder. Ja. Genau. Haben Sie die gestern gesehen? Klar. Schauen Sie, ich weiß schon, dass ich ein Einzelgänger bin und auch meine Beschäftigung mit Pflanzen. Wenn man mich bösartig interpretieren will, könnte man behaupten, na gut, der kann halt mit Pflanzen besser als mit Menschen. Nicht? Nein, Kinder sind das Gegenbeispiel. Ich liebe Menschen, solange sie durch die Gesellschaft, in der wir leben, noch nicht verdorben sind. Solange man sie den Hass auf mich noch nicht gelehrt hat. Glauben Sie denn ernsthaft, dass Rousseau-Hassen Teil des Lehrplans an unseren Schulen ist? Ich glaube, dass ich die Menschen inzwischen verstanden habe. Wenn ich im Wissen um das menschliche Herz nun Fortschritte gemacht habe, dann liegt das an der Freude, die mich erfasst, wenn ich Kinder sehe und beobachte. Sie haben mir dieses Wissen näher gebracht. Dieses Vergnügen war in meiner Jugend hingegen eher hinderlich, denn ich spielte mit Kindern so herzlich und fröhlich, dass ich kaum daran dachte, sie zu studieren. Ja, Kinder mögen alte Menschen nicht. Ich bin nicht sicher, ob für ein kleines Kind nicht jeder Erwachsene gleich alt ist. Früher, als ich noch als angesehener Promi gelten konnte und auch noch zu den angesagten Partys eingeladen worden bin, da war ich mal auf so einem Jahrmarkt in La Chevrette. Das ist diese Benefizsache, oder? Ich denke ja, weil es waren ganz viele Kinder da, die Sachen verkauft haben. Jedenfalls, da war ein Mädchen, das hat Äpfel angeboten, die niemand gekauft hat. Ich habe ihr dann die ganze Kiste abgekauft und das Obst verteilen lassen. Und da bot sich mir eines der süßesten Schauspiele, die das Herz eines Menschen zu regen vermögen. Ich sah, wie diese Freude, die in der Unschuld des Alters geboren ist, alle ringsum erfasste. Denn die Zuschauer, die Zeugen dieser Begeisterung waren, wurden von ihr genauso angesteckt wie ich selbst, der so billig an diese Freude gekommen war, zumal ich sie als mein Werk erachtete. Entschuldigung, Herr Rousseau, aber Kinder sind doch nicht zur Belustigung der Erwachsenen da. Sie wollen mich aber auch missverstehen, so wie alle anderen. Ich zeige Ihnen mal was. Erinnern Sie sich an dieses Interview, das Sie gegeben haben? Ich gebe keine Interviews. Doch, tun Sie gerade. Und Sie haben auch damals eins gegeben. Aber selten. Ach so. Das, ja. Das ist Monate her. Hier schildern Sie, wie Sie im November vor 32 Jahren Ihr erstes Kind bei der Babyklappe im L'Hôpital General abgegeben haben. So wie die anderen vier Kinder später dann auch. Aha. Deshalb bin ich also ein Rabenvater. Erinnern Sie sich an den November vor 32 Jahren? Sie tun dasselbe wie meine anderen Feinde. Sie sprechen mir die Berechtigung ab, über Kinder zu reden, nur weil ich selber keine habe. Sie haben Kinder. Und wenn man dafür sorgt, dass immer und überall betont wird, dass ich meine Kinder bei der Babyklappe abgegeben habe, damit auch kein Mensch es jemals vergisst, kann man ein Image von mir verfestigen, dass ich Kinder hasse. Und wer Kinder hasst, kann auch sonst kein guter Mensch sein. Wo sind denn Ihre Kinder jetzt gerade, hä? Ich habe keine. Und warum? Sie sind ja auch schon in einem Alter, wo man... Wie alt sind Sie eigentlich? Im November werde ich 32. Ach. Ach. Oh. Warum tut man mir das an? Warum sind Sie gekommen? Wer schickt Sie? Warum schickt man Sie? Oh. Ich wurde im November vor 32 Jahren im L'Hôpital General an der Babyklappe abgegeben. Da werden Sie nicht der Einzige gewesen sein. Nein, es waren 7 Babys. 3 Mädchen und 4 Jungen. 2 Jungen waren Zwillingsbrüder. Bleiben noch immer 2. Einer davon war schwarz. Oh! Was wollen Sie von mir? Wer steckt da bloß dahinter? Das ist eine Falle. Ich habe Sie nicht kommen sehen. Warum? Warum nur? Herr Rousseau. Lassen Sie mich los! Ich bin keine Falle und niemand schickt mich. Ich hasse Kinder nicht. Es gibt vermutlich gute Gründe, Kinder wegzugeben. Ich würde es nur gern verstehen. Nein, Sie verstehen nichts und Sie wollen auch nichts verstehen. Vergessen Sie es einfach. Die Antworten wollen Sie nicht hören. Doch, denn die Kinder wegzugeben ist doch keine Antwort auf eine Frage, die das Leben gestellt hat. In Wahrheit hat mich die Furcht, ihnen drohe ein Schicksal, das 1000-mal schlimmer wäre, zu diesem Schritt bewogen. Auf keine andere Weise wusste ich es zu verhindern. Stünde es an, ich würde wieder so handeln, und zwar mit wesentlich weniger Gewissensbissen. Und dabei weiß ich genau, dass es keinen zärtlicheren Vater gibt, als ich ihnen gewesen wäre. Und wieso hat Therese zugestimmt? Ich habe sie überzeugt. 5-mal! Ich gehe jetzt nach Hause. Alleine. Oh Gott! Hallo, Herr Roth, was ist denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Er ist ganz aufgewühlt nach Hause gekommen. Ja, ich wollte nur wissen, ob es ihm gut geht. Durcheinander. Jean-Jacques, sagst du mir bitte, was... Ich gehe morgen um 7.45 Uhr spazieren. Und ich möchte das alleine tun. Ich möchte das wirklich alleine tun. Geht das? Ja, natürlich. Ist es am besten, wenn ich abreise? Ja, eindeutig. Was ist denn los? Sprechen Sie mit Rousseau. Frau Levasseur, es war sehr schön, Sie kennenzulernen. Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie es ist, Ihnen gegenüberzustehen. Mir? Und es ist mir nie gelungen. Sie sind eine sehr außergewöhnliche Frau. Ich gehe jetzt. In Ordnung. Der nächste Bus fährt um 9:30. Leben Sie wohl. Könnten Sie einen Augenblick warten? Nein. Bitte. Jakob. Ja? Also, Sie haben ja gesagt, ich soll abreisen. Unbedingt. Okay, deshalb würde ich da jetzt einsteigen. Ja, aber ich meine, es ist doof. Fährt er auch mit? Keine Ahnung. Also der Punkt ist der, ich möchte wirklich alleine spazieren gehen morgen. Das habe ich schon verstanden. Ist auch kein Problem. Und ich brauche ein paar Tage einsamer Spaziergänge. In Ordnung. Aber ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wiederkommst. Was ist jetzt? Komme schon. Ich soll wiederkommen? Ja, falls du möchtest. Ja, also, ich glaube, das möchte ich. Gut. Dein Bus. Ja. Wäre ich frei geblieben, unscheinbar und allein, so wie es meine Natur ist, dann hätte ich nur Gutes bewirkt. Denn in meinem Herzen gibt es nicht einen Funken Bösartigkeit. Ich liebe mich selbst zu sehr, als dass ich irgendjemanden hassen könnte. Das würde meine Existenz einengen und erdrücken. Ich aber möchte sie erweitern bis an das Ende des Universums. Wenn ich an Orte komme, an denen es keine Spuren von Menschen mehr gibt, atme ich freier, als hätte ich endlich den sicheren Hafen erreicht, an dem ihr Hass mich nicht länger verfolgen kann. Es ist nicht einmal 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal hier war, Frau Levasseur. Und trotzdem... Trotzdem ist alles anders. Ja. Ein wenig mache ich mir Vorwürfe. Warum denn das? Vielleicht waren unsere Spaziergänge zu viel für ihn. Ach was, er ist seit Jahren jeden Tag spazieren gegangen. Sie waren dabei, als er gestorben ist? Ja. Gleich dort, bei der Türe. Er wollte eigentlich nur rüber zu den Girardins. Er gibt der Tochter Musikunterricht. Aber er ist plötzlich... umgefallen. War er gleich tot, wenn ich fragen darf? Nein. Hat er noch etwas gesagt? Ja. Er hat gesagt... Und seid ihr jetzt zufrieden? Das hat er gesagt. Nein. Niemand ist zufrieden. Sein Begräbnis, es hat gezeigt, wie viele Menschen er begeistert hat. Dass da keine Welt gewesen ist, die sich gegen ihn verschworen hat. Kann man nicht geliebt sein und verfolgt gleichzeitig? Denken Sie? Nun, es war schön, dass so viele Leute gekommen sind und auf der Insel, auf der wir ihn bestattet haben, ich glaube, da gefällt es ihm. Hat er jemals erzählt, worüber wir bei unserem letzten Spaziergang gesprochen haben? Nein. Frau Levasseur, ich möchte es Ihnen sagen. Beim letzten Spaziergang habe ich ihm erzählt, der neugeborene Junge, den Sie im November vor 32 Jahren bei der Babyklappe im L'Hôpital Général de Paris abgegeben haben. Dieser Junge, der bin ich. Gut. Da hätte ich auch eher drauf kommen können. Wieso? Sie haben auch sehr schöne Beine. Thank you. hörten Spaziergänge eines einsamen Träumers. Wenn ich das schon höre, ist Ihnen eigentlich klar, dass ich seit über 200 Jahren tot bin? Man will mich in den Wahnsinn treiben. Der Mensch, den Sie da gehört haben, ist nicht, ich wiederhole, nicht ich, sondern Markus Meyer. Hätten Sie das nicht sagen können, bevor ich stundenlang mit Ihnen durch Wälder gehe und mich anpflaumen lasse? Sie haben nichts geahnt? Nicht einmal ein klitzekleines bisschen? Nein. Wie heißen Sie eigentlich? Claudius von Stolzmann. Ja, na gut, können Sie ja nichts dafür. Ich gehe jetzt. Therese, mein Kaftan. Ich bin nicht Therese. Was, wie jetzt? Nicht Therese? Gar nicht? Therese Levasseur? Nicht? Nein. Voltaire schickt mich, um dich durcheinander zu bringen. Ich wusste es. Dieser Verbrecher. Ich bringe ihn um. Er ist einen Monat vor Ihnen gestorben. So tot kann der gar nicht sein, dass ich ihn nicht noch einmal umbringen könnte. Aber wenn Sie nicht Therese Levasseur sind, wer sind Sie dann? Ja, wer? Christiane von Pöllnitz. Ja, super. Na, ganz großartig. Vielleicht sonst noch ein paar Namen für mich? Jetzt, wo Sie es sagen, ja. Steffen Link. Und? Tim Breivogel. Ein Hörspiel von Mischa Zickler. Und was ist mit mir? Nach Motiven aus dem Leben des Jean-Jacques Rousseau. Ach so, ja, gut. Kann man lassen. Jean-Jacques mit Bindestrich. Mit Zitaten aus Die Träumereien des einsamen Spaziergängers von Jean-Jacques Rousseau. Klingt interessant. Musik und Komposition Thomas Rabitsch. Ohne Bindestrich nehme ich an. Jetzt lass die doch mal ausreden. Soundgestaltung Martin Leitner und Manuel Radinger. Hört, hört. Regieassistenz Julia Herzog. Und Voltaire war nicht dabei? Sicher nicht. Der ist tot! Produktionsleitung Stefanie Zusner. Auch tot? Nein! Regie Mischa Zickler. Der schon wieder. Redaktion Kurt Reisnecker. So, so. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks 2017. Und jetzt alle runter von meiner Insel! Und jetzt noch Programmhinweise. Gleich nach den Nachrichten beginnt Weihnachten mit Ö1 und Helene Breisach. Nach dem EBU-Weihnachtskonzert um 22 Uhr können Sie in den Nachtbildern Gedichte der Tierärztin und Wildbiologin Beatrix Neumeier-Sternert hören. Wollt ich die Weihnacht neu erfinden, ist der Titel der Sendung. Petra Morse wird lesen. Und morgen in Du holde Kunst können Sie Burgschauspielerin Regina Fritsch und ihre Lieblingsgedichte hören. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, ist der Titel dieser Sendung. Rainer Maria Rilke, Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Gedichte von Regina Fritsch, morgen in Du holde Kunst. Und nächsten Samstag im Ö1 Hörspieltermin ein griechisches Epos, orientalisch erzählt. Die Odyssee von Homer, erzählt von Wolfram Berger. Nächsten Samstag um 14 Uhr. Bis dahin, Ihr Kurt Reisnecker.